Abschnitt 12 aus Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe von Daniel Defoe, übersetzt von Karl Altmüller. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Passage. In solcher Weise lebte ich beinahe 2 Jahre. Mein unseliger Kopf aber, der mir immer wieder bewies, dass er dazu geschaffen sei, meine übrige Person unglücklich zu machen, steckte während dieser ganzen Zeit voll von Plänen und Projekten, die Insel zu verlassen. Zuweilen gelüstete es mich auch, das gescheiterte Schiff aufs Neue zu besuchen, wiewohl mir die Vernunft sagte, dass dort nichts mehr zu finden sei, dass ich der Gefahr des Weges verlohne. Hätte ich damals das Boot, in welchem ich aus Salee geflohen war, besessen, ich würde, glaube ich, mich in demselben auf gut Glück dem Meere anvertraut haben. Mein Benehmen kann allen denjenigen, welche mit der am weitesten verbreiteten Menschenplage behaftet sind, aus der meines Bedünkens die Hälfte alles irdischen Elends besteht, zur Warnung dienen. Ich meine die Unzufriedenheit mit der Lebenslage, in die Gott und die Natur uns versetzt haben. Denn um hier nicht auf meine erste Torheit und die Ratschläge meines Vaters, deren Nichtbefolgung sozusagen meine Ursünde war, zurückzukommen, so hatte mich doch der Fehler gleicher Art in der Folgezeit allein in meine traurige Lage geraten lassen. Hätte mir die Vorsehung, die mich in Brasilien mit so glücklichem Erfolg meine Pflanzung betreiben ließ, mit eingeschränkten Wünschen begnadigt, wäre ich zufrieden gewesen, nach und nach vorwärts zu kommen, so würde ich gewiss inzwischen zu einem der angesehensten Pflanzer in jenem Lande gediehen sein. Ja, ich bin überzeugt, dass ich nach den Verbesserungen, die ich binnen so kurzer Zeit in meiner Besitzung eingeführt und der Ausdehnung, welche diese dort so rasch gewonnen hatte, jetzt ein Mann von mehr als 100.000 Moidor gewesen wäre. War es etwa vernünftig, eine so geordnete Lebenslage und eine wohlgedeihende Pflanzung zu verlassen, um als Supercargo in Guinea Neger zu holen, während mit Geduld und mit der Zeit mein Vermögen in der neuen Heimat bald so weit zugenommen haben würde, dass ich die Sklaven dicht vor meiner Haustür von denen hätte kaufen können, die ein ständiges Geschäft daraus machten, sie zu holen. Der Preisunterschied verlohnte wahrhaftig nicht die große Gefahr, in die ich mich damals begeben hatte. Allein, wie es gewöhnlich bei jungen Hitzköpfen der Fall ist, dass das Nachdenken über ihre Torheit Jahre erfordert, um sie zur Einsicht zu bringen, und dass sie nur durch teuer erkaufte Erfahrung klug werden, so war es auch mir gewesen. Leider aber wurzelte jener Fehler in meinem Charakter so tief, dass ich auch jetzt nicht in meiner Lage mich zufrieden geben konnte, sondern beständig über die Mittel brütete, ihr zu entrinnen. Es wird vielleicht dem Leser ergötzlich sein, hier einen Bericht zu erhalten über die ersten Ideen zu jenem törichten Fluchtplan und über das, worauf sie sich gründeten. Man stelle sich also vor, dass ich nach meinem letzten Besuche bei dem Wrack in meine Festung eingeschlossen, während meine Fregatte wie gewöhnlich an sicherer Stelle im Wasser lag, meine gewohnte Lebensweise ruhig fortsetzte. Ich besaß mehr Vermögen als sonst, war aber darum nicht reicher. Ich hatte nicht mehr Nutzen davon als die Indianer von den peruanischen Schätzen, ehe die Spanier in ihr Land kamen. Nun geschah es in einer regnerischen Märznacht, im 21. Jahre nach meiner Ankunft auf dieser öden Insel, dass ich, während ich in meiner Hängematte, völlig gesund, ohne Schmerz und Unbehagen und ohne mich physisch oder moralisch im Mindesten mehr als gewöhnlich unwohl zu fühlen, lag, die ganze Nacht hindurch kein Auge zu schließen vermochte. Eine unbeschreibliche Menge, ein wahrer Wirbel von Gedanken bewegte sich mir im Kopfe, diesem großen Tummelplatz der Seele. Ich überdachte die ganze Geschichte meines Lebens, von der Zeit vor meiner Landung auf der Insel an durch die lange Reihe von Jahren nach meiner Ankunft hindurch. Indem ich die letzteren in meiner Erinnerung durchging, verglich ich meinen glücklichen Zustand während der ersten Zeit meines Aufenthalts mit dem Leben voll Sorge und Angst, das ich gefühlt, seit ich die Fußspuren im Sande bemerkt hatte. Zwar glaubte ich jetzt nicht mehr, dass die Wilden nicht auch früher vielleicht 100-mal die Insel besucht hätten, aber ehedem war mir davon nichts bewusst gewesen und ich hatte in furchtloser Ruhe dahingelebt. Obgleich meine Gefahr früher die gleiche wie jetzt gewesen war, hatte sie doch, da ich sie nicht kannte, gar nicht für mich existiert. Diese Erwägung regte in mir allerlei gute Gedanken an. Vorzüglich den folgenden. Die Vorsehung hat es unendlich gut für die Menschheit eingerichtet, indem sie unserem Wissen und Erkennen so enge Schranken zog. Der Mensch wandelt inmitten von tausend Gefahren, die, wenn er sie wahrnehmen würde, seine Seele in Verzweiflung setzen müssten. Aber er bleibt heiter und ruhig, weil die ihn umgebende Gefährdung seinen Augen verborgen bleibt. Von dieser Reflexion gelangte ich zu der Betrachtung der Gefahr, in welcher ich in Wirklichkeit seit manchem Jahr auf dieser Insel geschwebt hatte. Im Vollgefühl der Sicherheit und gänzlicher Ruhe war ich meinen Weg gegangen, während vielleicht nur ein Hügel, ein hoher Baum, das zufällige Einbrechen der Nacht zwischen mir und dem elendsten Tode gestanden hatte. Denn ein solcher hätte mich sicher erreicht, falls ich den Kannibalen in die Hände gefallen wäre, die mit mir gerade so wenig Umstände gemacht haben würden, als mit einer Ziege oder Schildkröte. Es wäre ungerecht gegen mich selbst, wollte ich leugnen, dass ich in jener Nacht mit aufrichtiger Dankbarkeit anerkannte, dem großen Erretter meine Bewahrung schuldig zu sein, ohne den ich unvermeidlich in die Gewalt der unbarmherzigen Wilden hätte geraten müssen. Nun drängten sich mir aber wieder neue Betrachtungen über diese Elenden auf, und die Frage trat mir nahe, wie es möglich sei, dass der allweise Weltenlenker einen Teil seiner menschlichen Geschöpfe in einem solchen Zustande der Bestialität und in Neigungen verharren lassen könne, die sogar unter denen des Tieres stehen, nämlich in der Lust, ihresgleichen zu verzehren. Von dieser fruchtlosen Frage kam ich auf die weiteren. In welchem Teile der Welt mögen diese Unglücklichen wohnen? Von wie weit her mögen sie bis zu dieser Insel gekommen sein? Und weshalb haben sie sich wohl so weit gewagt? Welche Art von Fahrzeugen bedienen sie sich wohl? Und endlich, warum sollte es für mich nicht möglich sein, ebenso gut von hier fortzukommen, als sie hierher gelangt sind? Daran, was ich tun würde, wenn ich in das Land der Wilden gekommen sein würde, was aus mir werden würde, wenn ich in ihre Hände fiele, und wie ich denen zu entgehen vermöchte, wenn die Kannibalen mich verfolgten, an alles dieses dachte ich für den Augenblick nicht. Nicht einmal der Gedanke kam mir, woher ich unterwegs Nahrung bekommen sollte oder wohin ich eigentlich meinen Weg zu richten habe. Meine Seele war ganz und gar ausgefüllt von dem Plane, dass ich mit meinem Boot das Festland zu erreichen versuchen wolle. Ich betrachtete meine damalige Lage als die unseligste, die gedacht werden könne, und mit der verglichen nur der Tod schlimmer erscheine. Dabei wähnte ich, wenn ich nur die Küste des Festlandes erreicht hätte, würde ich gewiss schon einen Befreier antreffen, oder wenn ich, wie an der afrikanischen Küste, das Ufer entlang bis zu einer bewohnten Gegend schiffte, würde ich da sicherlich Hilfe finden. Vielleicht könnte mir auch irgendein Christenschiff begegnen und mich aufnehmen. Oder aber, wenn wirklich selbst das Schlimmste sich ereignen sollte, könnte es ja nur der Tod sein, der auf einmal all meinem Missgeschick ein Ende machen würde. Man vergesse hierbei nicht, dass diese Gedanken die Frucht meiner gänzlichen Gemütsverstörung und meiner ungeduldigen Stimmung waren. Die Veranlassung zu dieser lag in der langen Reihe von Sorgen, die mich heimgesucht hatten, und in der Enttäuschung, die mir auf dem Wrack begegnet war, wo ich mich so nahe der Erfüllung meines sehnlichen Wunsches, mit Menschen zusammenzutreffen und von ihnen etwas Näheres über meinen Aufenthaltsort zu erfahren, geglaubt hatte. Meine Gemütsruhe, meine Ergebung in Gottes Willen und das Harren auf gnädige Fügung des Himmels schienen damals gänzlich aus mir gewichen zu sein. Ich war nicht imstande, meine Gedanken von der Reise nach dem Festland abzuwenden, so heftig und unwiderstehlich stimmten sie auf mich ein. Mehrere Stunden hindurch dauerte diese Aufregung meiner Seele. Mein Blut geriet in fieberhafte Hitze und die Pulse schlugen mir heftig. Endlich überkam meine erschöpfte Natur ein gesunder Schlaf. Man sollte denken, dass ich von meinen Plänen geträumt hätte, aber das geschah nicht. Mein Traum zeigte mir vielmehr Folgendes. Ich hatte am Morgen, wie gewöhnlich, meine Festung verlassen. Da beobachtete ich am Strande, wie 11 Wilde in 2 Kanus landeten und einen anderen Wilden mit sich schleppten, den sie schlachten wollten, um ihn zu fressen. Plötzlich sprang der Gefangene davon und rannte fort, um sich das Leben zu retten. Es schien mir im Traume, als komme er zu dem kleinen Gebüsch an meiner Festung. Ich zeigte mich ihm und ermutigte ihn lächelnd, da ich ihn allein sah und nicht wahrnahm, dass die anderen ihn auf seiner Flucht verfolgten. Er kniete vor mir nieder und schien mich um Hilfe anzuflehen. Ich zeigte ihm meine Leiter, ließ ihn übersteigen und führte ihn in meine Höhle. Von da an war er mein Diener, und nun, wo ich mir diesen Mann gewonnen, sagte ich zu mir selbst: Jetzt darfst du dich getrost nach dem Festland hinwagen. Dieser Bursch soll dir als Lotse dienen. Er wird dir angeben, wie du dir Lebensmittel verschaffen kannst, welche Orte du meiden musst, um nicht gefressen zu werden, wohin du dich wagen darfst und wohin nicht. Mitten in diesen Gedanken wachte ich auf. Der Eindruck der Freude über meine geträumte Aussicht auf Errettung war so unaussprechlich stark, dass die Enttäuschung, welche folgte, als ich zu mir selbst kam und einsah, dass ich nur geträumt hatte, mich in die tiefste Trauer versetzte. Indes zog ich mir aus diesem Vorgang den Schluss, dass die einzige Möglichkeit, wie ich einen Fluchtversuch wagen dürfe, davon abhänge, dass ich einen Wilden in meine Gewalt bekäme. Das konnte aber nur mit einem der Gefangenen geschehen, die auf die Insel gebracht würden, um dort gefressen zu werden. Diesem Plan stellte sich jedoch wiederum eine große Schwierigkeit entgegen. Er schien nämlich nur dadurch ausführbar, dass ich einen ganzen Haufen von Wilden angriff und alle bis auf einen tötete. Dies war nicht nur ein verzweifeltes Unternehmen, das leicht fehlschlagen konnte, sondern ich machte mir auch aufs Neue Skrupel über die Rechtlichkeit desselben. Ich bebte vor dem Gedanken zurück, so viel Blut zu vergießen, wenn es auch für meine Rettung geschehe. Es ist unnötig, die schon früher dargelegten Bedenken, die ich gegen ein solches Vorhaben hegte, hier zu wiederholen. Aber obgleich ich jetzt darin ein neues Motiv zu haben glaubte, dass ich mir vorstellte, jene Menschen seien meine Todfeinde und würden mich fressen, wenn sie könnten, daher es Notwehr im äußersten Grade sei, sie anzugreifen, und dass ich dabei nur zu meiner Selbsterhaltung handle, wenn ich so verführe, als ob sie mich wirklich schon angegriffen hätten, so schreckte mich der Gedanke, Menschenblut um meiner Befreiung willen zu vergießen, doch so sehr, dass ich geraume Zeit mich nicht mit ihm befreunden konnte. Dennoch gewann nach langen inneren Kämpfen das unendliche Verlangen nach Befreiung die Überhand, und ich beschloss, mich, koste es, was es wolle, eines jener Wilden zu bemächtigen. Daher galt es jetzt, über den schwierigen Punkt nachzudenken, wie dieser Plan auszuführen sei. Da ich aber kein zweckmäßigeres Verfahren zu ersinnen vermochte, nahm ich mir endlich vor, nichts weiter zu tun, als mich auf die Lauer zu legen, auszukunden, wenn die Wilden ans Land kämen, und dann, das Übrige dem guten Glück überlassend, diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche die Gelegenheit von selbst darbieten würde. Diesen Entschluss im Kopfe stellte ich mich so oft als möglich auf Posten, und zwar eine so lange Zeit, dass ich es endlich herzlich müde wurde. Über 1,5 Jahre harrte ich und begab mich fast täglich während dieses Zeitraums nach der Westseite und der Südwestspitze der Insel, um nach den Kanus zu spähen, aber keins ließ sich blicken. Das wirkte zwar sehr entmutigend auf mich, aber meine Unruhe steigerte sich dadurch nur. Statt dass früher meine Sehnsucht durch die Zeit abgestumpft worden war, verschärfte sie sich jetzt nur umso mehr, je länger es währte. Ich war ehedem nicht so begierig gewesen, den Anblick der Wilden zu vermeiden, als mich jetzt sehnlichst nach demselben verlangte. Ich bildete mir ein, einen oder gar mehrere Wilde, wenn ich sie hätte, gänzlich zu meinen Sklaven machen, ins dahin bringen zu können, dass sie mir ganz zu Willen und in keiner Weise gefährlich sein würden. Und lange Zeit hindurch gefiel ich mir in solchen Träumereien, ohne dass ich jedoch eine Aussicht auf ihre Verwirklichung eröffnet hätte. Da nun wurde ich nach mehr als 1,5 Jahren, als ich die Ausführung meines Planes schon fast aufgegeben hatte, eines Morgens früh durch den Anblick von nicht weniger als 5 Kanus, die auf meiner Inselseite am Ufer lagen, überrascht. Die dazugehörige Mannschaft war zwar nicht zu sehen, aber die große Zahl der Fahrzeuge schien alle meine Hoffnungen zunichte zu machen. Ich wusste, dass immer 4 oder 6, oft auch mehr Wilde in einem Boote zu sitzen pflegten und sah nicht ab, wie ich es anfangen sollte, als einzelner Mann 20 bis 30 dieser Feinde anzugreifen. So lag ich denn missmutig und unruhig in meiner Festung, traf jedoch alle früher ausgesonnenen Anstalten und war gerade schlagfertig, als sich etwas Seltsames ereignete. Nachdem ich nämlich eine gute Weile gewartet, ob sich kein Lärm vernehmen lasse, hatte ich meine Gewehre an den Fuß der Leiter gestellt und war dann zu dem Gipfel des Hügels hinaufgeklettert, wobei ich jedoch den Kopf so gebogen hielt, dass man mich auf keine Weise bemerken konnte. Von dort aus beobachtete ich mittels meines Fernglases, dass die Anzahl der Wilden sich auf nicht weniger als 30 Mann belief. Sie hatten ein Feuer angezündet und eine Mahlzeit von gebratenem Fleisch vor sich. Wie sie es zubereitet oder was es für Fleisch war, wusste ich nicht. Sie tanzten gerade in wunderbaren Windungen und mit barbarischen Grimassen rund um das Feuer herum. Da bemerkte ich plötzlich durch mein Glas, wie man zwei Unglückliche aus den Booten, wo sie, wie es schien, gefesselt gelegen hatten, herbeischleppte, um sie zu schlachten. Den einen von beiden sah ich alsbald durch eine Keule oder ein hölzernes Schwert getroffen niederstürzen. Zwei oder drei der Kannibalen fielen sogleich über ihn her, um ihn für die Mahlzeit zu zerschneiden. Unterdessen stand das andere Schlachtopfer zur Seite, harrend, bis die Reihe eines komme. Mit einem Male zuckte in dem armen Teufel, der sich ein wenig frei fühlte, die Liebe zum Leben auf, und er rannte mit unglaublicher Schnelligkeit geradenwegs nach der Gegend hin, in der meine Behausung lag. Ich war zum Tode erschrocken, als er diese Richtung einschlug, besonders da ich zu bemerken glaubte, dass ihn der ganze Haufen verfolgte. Jetzt erwartete ich mit Bestimmtheit, auch der andere Teil meines Traumes würde sich erfüllen, und der Flüchtling werde Schutz in meinem Gebüsch suchen. Dagegen durfte ich nicht darauf rechnen, dass, wie ich geträumt, die anderen Wilden ihm nicht nacheilen und ihn nicht finden würden. Doch blieb ich auf meinem Posten, und mein Mut stieg, als ich sah, dass nur drei Leute jenen verfolgten. Noch mehr freute ich mich bei der Wahrnehmung, dass er sie an Schnelligkeit weit übertraf und dass er, wenn er den Lauf nur eine halbe Stunde lang aushalten könne, sich retten werde. Zwischen den Wilden und meiner Festung befand sich die früher oft erwähnte Bucht, in die ich immer mein Floß gesteuert hatte. Es war klar, dass der arme Kerl diese durchschwimmen musste, wenn er nicht in die Hände der Verfolger fallen sollte. Wirklich warf sich der Flüchtling, an dem Meeresarme angekommen, ohne weiteres in das Wasser, durchschwamm die gerade durch die Flut angeschwollene Strömung in etwa 30 Stößen und rannte dann, ans Land gelangt, mit ungemeiner Kraft und Flinkheit weiter. Als die drei Wilden zur Bucht kamen, schien es, dass nur zwei von ihnen schwimmen konnten, der dritte aber nicht. Dieser schaute den anderen, als sie sich in die Flut gestürzt, nach und ging dann langsam zurück, was, wie sich zeigen wird, sein Glück war. Die beiden brauchten noch einmal so lange Zeit, um die Bai zu durchschwimmen als der Entflohene. In diesem Augenblick kam mir lebhaft und unwiderstehlich der Gedanke, dass jetzt die Zeit sei, mir einen Diener und in ihm vielleicht zugleich auch einen hilfreichen Freund zu verschaffen und dass ich offenbar von Gott bestimmt sei, dem armen Teufel das Leben zu retten. Ich stieg in möglichster Eile die Leitern hinunter, ergriff die am Fuß derselben stehenden zwei Gewehre, erkletterte in gleicher Hast wieder den Gipfel des Hügels, eilte von dort aus dem Meere zu und gelangte dadurch zwischen den Flüchtling und die Verfolger. Den ersteren rief ich laut an. Er schaute sich um und war im ersten Augenblick wahrscheinlich vor mir in gleicher Furcht wie vor jenen. Ich gab ihm aber ein Zeichen, zu mir zu kommen, und ging unterdessen langsam den beiden anderen entgegen. Plötzlich stürzte ich mich auf den Vordersten und schlug ihn mit dem Flintenkolben nieder. Ich scheute mich, Feuer zu geben, damit es die übrigen nicht hören sollten, wiewohl sie es bei der großen Entfernung schwerlich vernommen haben würden und, da sie auch den Rauch nicht zu sehen vermochten, schwerlich hätten vermuten können, was der Knall zu bedeuten habe. Nachdem ich den einen der Wilden zu Boden geschmettert, hielt der andere erschrocken inne. Als ich näher kam, bemerkte ich, dass er Bogen um Pfeile führte und gerade nach mir zielte. So war ich denn doch zum Schuss gezwungen, mit dem ich ihn auch sofort tötete. Der arme Flüchtling war, obgleich er seine beiden Feinde niedergestreckt sah, doch so durch Feuer und Knall meines Gewehrs entsetzt, dass er wie eine Bildsäule stand und sich nicht vom Fleck rührte. Dabei schien er aber eher geneigt zu fliehen, als zu mir zu kommen. Ich rief ihn nochmals an und winkte ihm herbeizukommen. Er machte einige Schritte vorwärts, blieb dann stehen, ging wieder einige Schritte und hielt hierauf abermals inne. Ich sah, wie er zitterte, als ob er ebenso sterben zu müssen glaube wie seine beiden Feinde. Auf mein Winken und meine Zeichen zur Ermutigung kam er näher und kniete alle 10 bis 12 Schritte nieder, um seine Dankbarkeit dafür anzudeuten, dass ich ihm das Leben gerettet. Ich sah ihn lächelnd und freundlich an und forderte ihn mit Winken auf, noch näher zu kommen. Endlich befand er sich dicht bei mir, kniete abermals nieder, küsste die Erde, legte den Kopf auf den Boden, ergriff meinen Fuß und stellte diesen auf seinen Kopf. Er wollte damit, wie es schien, andeuten, dass er für alle Zeit mein Sklave sein werde. Ich hob ihn auf und suchte ihn zu ermutigen, so gut ich konnte. Aber es gab jetzt noch mehr zu tun. Ich bemerkte nämlich, dass der Wilde, den ich zu Boden geschlagen, nicht tot, sondern nur betäubt war und anfing, wieder zu sich zu kommen. Ich deutete auf ihn zum Zeichen, dass er sich wieder erhole. Der Gerettete sprach hierauf einige Worte, die ich zwar nicht verstand, über die ich mich aber dennoch sehr freute. Denn sie waren der erste Ton einer Menschenstimme, die ich außer der meinigen seit mehr als 25 Jahren vernommen hatte. Doch war zu solchen Betrachtungen jetzt keine Zeit. Der zu Boden geschmetterte Wilde hatte sich nämlich so weit erholt, dass er sich aufrecht zu setzen vermochte. Mein Gefangener schien erschreckt, als ich aber mit meiner Flinte nach dem anderen zielte, machte er, den ich von jetzt an meinen Wilden nennen will, mir ein Zeichen, dass ich ihm meinen Säbel, der ohne Scheide an meiner Seite hing, geben sollte. Nachdem ich das getan, eilte er sofort auf seinen Feind los und schlug ihm mit einem Hieb so geschickt den Kopf ab, dass es kein Scharfrichter in England rascher und besser hätte fertigbringen können. Mich wunderte das umso mehr, weil ich wohl annehmen durfte, dass er nie im Leben ein anderes als die bei den Wilden gebräuchlichen hölzernen Schwerter in Händen gehabt hatte. Doch erfuhr ich später, dass diese Holzschwerter so scharf und von so hartem Holz sind, dass man mit ihnen Köpfe und Arme auf einen Schlag abhauen kann. Nachdem er sein Werk vollbracht, kam ein Sklave lachend zu mir zurück und legte mit allerlei Grimassen, die ich nicht verstand, den Säbel nebst dem Kopf des Getöteten zu meinen Füßen nieder. Am meisten hatte den geretteten Wilden in Erstaunen gesetzt, wie ich es angefangen, den anderen Indianer aus so großer Entfernung zu töten. Er machte mir ein Zeichen, dass ich ihn zu jenem gehen lassen solle, wozu ich ihn auch durch Winke aufforderte. Als er zu ihm gekommen war, stand er verwundert da, betrachtete ihn, wendete ihn von einer Seite auf die andere und beschaute die Wunde, welche die Kugel hervorgebracht hatte. Diese schien in die Brust gegangen zu sein, ohne dass starker Blutverlust eingetreten war, denn der Getroffene war nach innen verblutet und völlig tot. Mein Sklave nahm ihm Bogen und Pfeile weg und kam damit zurück. Jetzt wandte ich mich zur Rückkehr und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, dass er mit mir kommen möge, da noch andere Verfolger nahen könnten. Er bedeutete mir, dass er die Toten in den Sand verscharren wolle, damit die übrigen sie nicht entdeckten, wenn sie hinter ihm herkämen. Sobald ich ihm durch Zeichen die Erlaubnis dazu gegeben, schaute er sofort mit den Händen Löcher in den Sand und begrub einen nach dem anderen binnen etwa einer Viertelstunde. Dann rief ich ihn und nahm ihn mit mir, ging aber statt zu meiner Festung nach meiner in dem abgelegenen Teile der Insel befindlichen Höhle. Demnach ließ ich den Teil meines Traumes, in welchem der Flüchtling sich in mein Gebüsch verborgen hatte, sich nicht verwirklichen. In der Höhle gab ich ihm Brot, ein Bündel Rosinen an einen Trunk Wassers, nach welchem er infolge seines Laufs sehr gierig schien. Als er sich so erquickt hatte, bedeutete ich ihm, dass er sich schlafen legen solle. Ich zeigte ihm einen Ort, wo ein Haufen Reisstroh und eine Decke zu meinem eigenen zeitweiligen Gebrauch lag, und der arme Bursch hatte sich kaum darauf ausgestreckt, als er auch schon eingeschlafen war. Er war ein stattlicher, hübscher Kerl, wohlgebaut, kräftig von Gliedern, schlank und wohlproportioniert. Nach meiner Berechnung zählte er etwa 26 Jahre. Seine Gesichtszüge waren männlich und ohne wilden Ausdruck. Besonders wenn er lächelte, hatte er die ganze Anmut und Sanftmut eines gebildeten Europäers. Sein Haar war lang und schwarz und nicht völlig gekräuselt, die Stirn hoch und breit und seine Augen sehr lebhaft und von einem funkelnden, scharfen Ausdruck. Seine Hautfarbe war nicht völlig schwarz, sondern braungelb, aber nicht von jener hässlichen, gelben, widerlichen Farbe, wie man sie bei den brasilianischen, virginischen und anderen Eingeborenen von Amerika sieht, sondern von einer Art glänzenden Olivenbrauns, das einen angenehmen, aber schwer begreiflichen Anblick gewährte. Sein Gesicht war rund und voll, die Nase klein und nicht platt wie die der Neger, der Mund schön, die Lippen schmal, die Zähne wohlgereiht und weiß wie Elfenbein. Nachdem er über eine halbe Stunde lang geschlafen oder richtiger geschlummert hatte, erwachte er und kam aus der Höhle zu mir in die dicht daneben befindliche Einfriedigung, wo ich gerade meine Ziegen molk. Sobald er mich erblickte, eilte er herbei, warf sich auf die Erde und suchte mir mit allen möglichen seltsamen Gebärden seine Dankbarkeit zu bezeigen. Zuletzt legte er den Kopf auf die flache Erde und setzte, wie schon einmal, einen meiner Füße darauf. Kurz, er suchte durch Zeichen der Unterwürfigkeit und demütigen Ergebenheit anzudeuten, dass er mir sein ganzes Leben hindurch treu zu dienen gewillt sei. Das meiste von dem, was er sagen wollte, begriff ich auch, und ich gab ihm zu verstehen, dass ich mit ihm zufrieden sei. Nicht lange darauf fing ich schon an, ihn im Sprechen zu unterrichten. Zunächst brachte ich ihm bei, dass er Freitag heißen solle, weil ich in diesen Tage ihm das Leben gerettet hatte. Ich lehrte ihn ferner, mich Herr anzureden, Ja und Nein zu sagen und die Bedeutung beider Worte zu verstehen. Indem ich ihm Milch aus einem irdenen Topf zu trinken gab, zeigte ich ihm, wie ich selbst daraus trank und mein Brot darin eintauchte, reichte ihm dann ein Stück Brot, damit er es mir nachtue, und er tat es auch sofort unter Zeichen, dass ihm das sehr wohl behage. Während der folgenden Nacht blieb ich mit ihm an jenem Orte, sobald aber der Tag angebrochen war, forderte ich ihn auf, mir zu folgen, da ich ihm Kleider geben wollte. Er schien sehr froh darüber zu sein, da er völlig nackt war. Als wir an die Stelle kamen, wo er die beiden Indianer verscharrt hatte, zeigte er mir den Platz und die Merkmale, die er angebracht, um ihn wiederzufinden, wobei er mir durch Zeichen zu verstehen gab, dass wir sie wieder ausgraben und dann essen wollten. Hierüber ließ ich ihn aber meine ganze Entrüstung merken, drückte meinen Schauder davor aus und tat, als ob ich mich bei dem bloßen Gedanken daran übergeben müsste. Dann winkte ich ihm, mit fortzugehen, was er sofort in großer Unterwürfigkeit tat. Ich führte ihn zunächst auf den Gipfel des Hügels, um nachzusehen, ob seine Feinde sich entfernt hätten. Durch mein Fernglas konnte ich deutlich den Ort, wo sie gelagert hatten, erkennen, aber es war weder etwas von ihnen noch von ihren Kanus zu bemerken. Offenbar hatten sie sich wegbegeben, ohne nach ihren zurückgebliebenen Kameraden zu suchen. Diese Entdeckung stellte mich jedoch keineswegs zufrieden. Da ich jetzt mutiger und demzufolge auch neugieriger war, nahm ich Freitag mit mir, gab ihm den Säbel in die Hand, Bogen und Pfeile auf den Rücken und ließ ihn außerdem für mich ein Gewehr tragen, während ich mich selbst mit zwei derselben bewaffnete. So ausgerüstet begaben wir uns nach dem Ort, wo die Wilden gewesen waren. Denn ich hatte große Lust, mir genauere Kunde von ihrem Treiben zu verschaffen. Als wir an ihre Lagerstelle kamen, bot sich mir ein Schauspiel, das mir vor Schauder das Blut gerinnen und das Herz stocken ließ, während es auf Freitag keinen besonderen Eindruck machte. Der Platz war nämlich ganz mit Menschengebeinen bedeckt und mit Blut förmlich gedüngt. Große Stücke Fleisch lagen halb verzehrt, zerrissen und beschmutzt umher. Mit einem Wort, man sah alle Spuren des grausigen Triumphfestes, das die Wilden hier über ihre Feinde gefeiert hatten. Ich zählte 3 Schädel, 5 Hände, die Knochen von 3 oder 4 Beinen und Füßen und eine Menge anderer Stücke menschlicher Leichname. Freitag gab mir zu verstehen, dass 4 Gefangene herübergebracht und 3 davon gefressen seien, während er das 4. Opfer hätte abgeben sollen. Bei einer großen Schlacht zwischen jenen Wilden und deren Nachbarkönig, zu dessen Untertanen er zu gehören schien, sei eine große Zahl von Gefangenen gemacht worden, welche sämtlich zu verschiedenen Plätzen geschleppt seien, um verzehrt zu werden. Ich befahl Freitag, die Schädelknochen, das Fleisch und die übrigen Reste auf einen Haufen zu schichten, ein großes Feuer anzuzünden und sie zu Asche zu verbrennen. Er schien noch immer große Lust zu haben, etwas von den Kadavern zu verspeisen und gebärdete sich noch ganz und gar wie ein Kannibale. Aber ich zeigte ihm so großen Abscheu bei dem bloßen Gedanken an eine solche Handlung, dass er sein Gelüst nicht verraten durfte. Ich hatte ihm nämlich begreiflich gemacht, dass ich ihn niederschießen würde, wenn er sich erfreche, sein Verlangen zu befriedigen. Nach einiger Zeit kehrten wir zu meiner Festung zurück. Dort gab ich Freitag vor allem ein paar leinene Hosen, die ich aus dem Koffer des oben erwähnten armen Kanoniers in dem Wrack genommen hatte. Nach einer kleinen Veränderung passten sie ihm ganz gut. Dann machte ich ihm aus Ziegenfell, so gut ich es vermochte, ein Wams, denn ich hatte mich jetzt zu einem ganz leidlichen Schneider ausgebildet. Ferner fertigte ich ihm aus Hasenfell eine Mütze, die ihm recht hübsch zu Gesicht stand, und so war er fürs Erste ziemlich gut bekleidet. Es machte ihm nicht wenig Vergnügen, sich beinahe so schön als sein Herr selbst equipiert zu sehen. Freilich sah er im Anfang in seinem Kostüm etwas sehr linkisch aus. Die Hosen schienen ihn zu genieren und die Wamsärmel drückten ihn auf der Schulter und unterhalb der Arme. Nachdem ich aber die Stellen, über die er sich beklagte, etwas bequemer gemacht und er sich ein wenig an seine Kleidung gewöhnt hatte, behagte er sich ganz wohl darin. Am nächsten Tag überlegte ich, wo ich ihn in Zukunft behausen wolle. Um ihm die gleiche Bequemlichkeit, wie ich sie selbst genoss, zu verschaffen, errichtete ich für ihn ein kleines Zelt auf dem freien Raum zwischen meinen beiden Festungswerken. Da man von hier aus in die Höhle gelangen konnte, zimmerte ich eine förmliche Brettertür und setzte diese in die Öffnung. Ich richtete es so ein, dass sie von innen zu öffnen war, und verriegelte sie bei Nacht. Da ich abends auch meine Leitern einzog, so konnte Freitag durchaus nicht in meine innerste Palisadierung gelangen, ohne so viel Lärm zu machen, dass ich darüber hätte erwachen müssen. Über meine erste Palisadenwand ragte jetzt ein Dach von langen Pfählen, das mein Zelt ganz bedeckte und sich an die Hügelseite lehnte. Statt mit Latten hatte ich es mit dünneren Stöcken kreuzweise belegt und darüber eine dichte Lage von Reisstroh, das dick wie Rohr war, gebreitet. In der Öffnung, die für das Hineinsteigen mit der Leiter gelassen war, hatte ich eine Art Falltür angebracht, die, wenn sie von außen angegriffen wurde, sich nicht öffnete, sondern mit großem Geräusch herunterfallen musste. Auch meine sämtlichen Waffen nahm ich jede Nacht zu mir in den inneren Raum. Diese Vorkehrungen wären aber sämtlich nicht nötig gewesen, denn nie hat jemand einen treueren, anhänglicheren und aufrichtigeren Diener gehabt, als Freitag mir war. Frei von schlimmen Leidenschaften, von allem mürrischen Wesen und von jeder Arglist, ganz und gar mir ergeben, liebte er mich wie das Kind seinen Vater. Ich kann sagen, dass er sein Leben für mich bei jeder Gelegenheit ohne weiteres geopfert haben würde, denn die mannigfachen Beweise haben mir das unzweifelhaft dargetan. Ich habe oft mit Verwunderung meine Betrachtungen darüber angestellt, warum Gott es zulasse, dass ein so großer Teil seiner menschlichen Geschöpfe die Fähigkeiten und Anlagen ihrer Seele nicht benutzt. Er hat ihnen doch dieselben Geistesgaben verliehen wie uns, dieselbe Vernunft, dieselben Neigungen, die gleichen Empfindungen des Wohlwollens und der Dankbarkeit, das gleiche Gefühl für Gutes und Schlechtes und dieselbe Empfindung für Aufrichtigkeit und Treue. Wenn es dem Schöpfer gefallen hätte, ihnen die Gelegenheit zur Anwendung zu geben, so würden sie gewiss gerade so bereitwillig, ja noch bereitwilliger als wir sein, von ihren Gaben den rechten Gebrauch zu machen. Zuweilen machte mich auch der Gedanke traurig, wie schlecht dagegen wir unsere Anlagen verwenden, obgleich wir doch durch das große Licht der Offenbarung und durch die Kenntnis seines Wortes aufgeklärt sind. Auch das brachte mich zum Nachdenken, warum nach Gottes Ratschluss so viele Millionen Seelen dieser heilsamen Erkenntnis unteilhaftig bleiben, die, wenn ich nach meinem armen Sklaven urteilen darf, sie besser anwenden würden als wir. Von hier aus gelangte ich zu weiteren Gedanken über das Walten der Vorsehung, und ich verirrte mich so weit, dass ich die göttliche Gerechtigkeit in der willkürlichen Anordnung der Dinge zu vermissen wagte, nach welcher jenes Licht einigen aufgetan und anderen verborgen ist, da doch von beiden gleiche Pflichterfüllung gefordert wird. Doch schnitt ich diese Ideen durch die Erwägung ab. Erstens, dass wir ja gar nicht wissen, nach welchem Grad der Erkenntnis und nach welchem Gesetze jene gerichtet werden. Und ferner, dass, weil Gott nach seiner Natur notwendig unendlich heilig und gerecht sein muss, es nicht anders sein könne, als dass jene armen Menschen, da sie zum Entferntsein von Gott verdammt sind, auch nur gerichtet werden können um der Sünden willen, die sie gegen diejenige Erkenntnis verbrochen haben, welche, wie die Schrift sagt, ein Gesetz in ihnen selbst ist. Sodann aber, dass, da wir Gott gegenüber nur der Lehm in der Hand des Töpfers sind, das Gefäß nicht sagen könne zu seinem Urheber: Warum hast du mich also gebildet und nicht anders? Um jedoch auf meinen neuen Gefährten zurückzukommen, so gefiel mir derselbe außerordentlich. Ich erachtete es für meine Pflicht, ihn in allem zu unterweisen, was ihn nützlich und geschickt machen könnte. Besonders gab ich mir Mühe, ihn sprechen und mich verstehen zu lehren. Er war der aufgeweckteste Schüler, den man sich denken kann, voll Heiterkeit, von emsigen Fleiße und so voll Freude, wenn er mich zu verstehen oder sich mir verständlich zu machen vermochte, dass ich mich sehr gern mit ihm unterhielt. Mein Leben gestaltete sich jetzt so angenehm, dass ich mir oft sagte, wenn mich nur die übrigen Wilden unangefochten ließen, wollte ich an eine Entfernung von meinem jetzigen Aufenthalt gar nicht mehr denken. Einige Tage nach meiner Rückkehr in meine Festung nahm ich Freitag, da ich bedachte, dass ich, wenn ich ihm die kannibalistische Lust am Verzehren von Menschenfleisch abgewöhnen wolle, ihm zuvor den Geschmack von anderem Fleisch beibringen müsse, frühmorgens mit in den Wald. Ich beabsichtigte nämlich, eines der von mir aufgezogenen Ziegenlämmer zu töten und das Fleisch zu Hause zuzubereiten. Auf dem Wege aber bemerkte ich eine Ziege, die mit zwei jungen Lämmern im Schatten lag. Ich nahm Freitag am Arm, hieß ihn stille stehen, legte mein Gewehr an und schoss damit nach einem der Lämmer, dass es sofort tot hinfiel. Der arme Bursch, der mich früher schon aus einiger Entfernung seinen Feind, den Wilden, hatte töten sehen, ohne zu wissen, wie ich das angefangen, war offenbar so erstaunt, dass ich glaubte, er würde vor Schrecken gleichfalls umsinken. Er sah gar nicht, dass ich das Lamm getötet hatte, sondern er riss sein Wams auf, um zu fühlen, ob er nicht selbst verwundet sei. Jedenfalls glaubte er, ich wolle ihn töten, denn er kam herbei, kniete nieder, umfasste meine Knie und sagte allerlei, von dem ich nur so viel verstand, dass er damit um Schonung seines Lebens flehen wolle. Ich machte ihm bald begreiflich, dass ich ihm nichts zuleide tun werde, ergriff ihn bei der Hand, zeigte, indem ich ihn auslachte, auf das getötete Lamm und winkte ihm, dasselbe zu holen. Während er noch verwundert dasselbe betrachtete, um zu wissen, wie das Tier erlegt war, lud ich aufs Neue mein Gewehr. In diesem Augenblick bemerkte ich einen habichtartigen Vogel, der in Schussweite auf einem Baume saß. Um Freitag einigermaßen begreiflich zu machen, was ich beabsichtigte, rief ich ihn wieder zu mir, zeigte auf den Vogel, es war ein Papagei, und dann wieder auf meine Flinte und auf die Erde unter dem Vogel, damit er sehe, wohin jener fallen solle. Dann gab ich Feuer und befahl ihm, dahin zu blicken, wo der getötete Papagei lag. Trotz alledem stand Freitag aufs Neue ganz erschrocken da. Er schien umso mehr erstaunt, als er nicht gesehen, dass ich etwas in das Gewehr getan hatte. Daher wähnte er, ich besäße irgendein geheimes Mittel der Vernichtung, womit man Menschen und Tiere in Nähe und Ferne töten könne. Hätte ich es zugelassen, ich glaube, er würde mich und meine Flinte angebetet haben. Mehrere Tage hindurch wagte er nicht, das Gewehr anzurühren. Aber wenn er allein war, redete er es an und schwatzte mit ihm, als ob es ihm geantwortet habe. Später erfuhr ich von ihm, dass er es gebeten habe, ihn nicht zu töten. Nachdem bei jener Gelegenheit sein Erstaunen sich einigermaßen gelegt hatte, hieß ich ihn den geschossenen Vogel herbeiholen. Er zögerte etwas, denn der Papagei war anfangs nicht ganz tot gewesen und noch eine Strecke weit geflattert. Endlich brachte er ihn herbei, und jetzt lud ich, während er sich entfernt hatte, wiederum meine Flinte, um bei seiner Wiederkunft schussfertig zu sein. Da sich aber kein Tier für meinen Schuss zeigte, brachte ich das Lamm heim, zog ihm noch denselben Abend das Fell ab, zerlegte es so gut es ging und kochte, da ich jetzt ein geeignetes Gefäß besaß, darin etwas von dem Fleisch, bereitete auch davon sehr gute Bouillon. Nachdem ich selbst davon genossen, gab ich meinem Wilden auch von dem Fleisch zu essen, und es schien ihm sehr gut zu munden. Was ihn am meisten befremdete, war, dass er es mich mit Salz essen sah. Er gab mir zu verstehen, dass Salz nicht gut schmecke, steckte ein wenig davon in den Mund, schien dabei Ekel zu empfinden, spie es wieder aus und spülte sich danach den Mund mit frischem Wasser. Hierauf nahm ich meinerseits etwas Fleisch ohne Salz in den Mund und stellte mich gleichfalls, als ob ich es wieder ausspeien müsste, gerade weil es nicht gesalzen sei. Aber das half nichts. Lange Zeit wollte er sich nicht dazu verstehen, Fleisch oder Bouillon mit Salz zu genießen, und auch später nahm er immer nur ein wenig von diesem Gewürz dazu. Den nächsten Tag gab ich Freitag dann ein Stück geröstetes Fleisch von dem Lamm zu essen. Ich hatte das Rösten bewerkstelligt, wie ich es öfters von Leuten in England hatte tun sehen. Nachdem ich nämlich zwei Stäbe zu beiden Seiten des Feuers in den Boden gesteckt, legte ich einen dritten Stock darüber, hing an diesen das Fleisch mit einem Seil auf und ließ es sich daran fortwährend drehen. Freitag staunte dies alles höchlich an. Als er von dem Fleisch genossen, drückte er auf die verschiedenste Weise sehr deutlich aus, wie gut es ihm behage, versicherte auch endlich, er wolle nie mehr Menschenfleisch essen, was ich mit Vergnügen hörte. Am folgenden Tag ließ ich Freitag Gerste auskörnen und sie in der früher beschriebenen Weise reinigen. Bald verstand er es so gut wie ich selbst, besonders nachdem er begriffen hatte, dass es zu Brot bestimmt sei. Denn auch dieses zu bereiten, hatte ich ihn gelehrt. Und bald besaß Freitag in allen diesen Dingen gleiche Fertigkeit wie ich. Ich überlegte nun, dass ich, da ich jetzt für zwei Magen statt für einen zu sorgen habe, auch ein größeres Stück Feld besäen müsse als früher. Daher begann ich, ein weiteres Stück Land einzuzäunen, wobei mir Freitag sehr willig und ausdauernd half, nachdem ich ihm gesagt, dass es geschehe, um Brot genug für ihn und mich selbst zu bekommen. Er schien sehr erkenntlich dafür zu sein und gab mir zu verstehen, dass, da ich um seinetwillen viel mehr Mühe habe, er auch umso eifriger für mich arbeiten wolle, wenn ich ihm nur angeben wolle, was zu tun sei. Ende von Passage 11.